Welcome to Plotcast Nummer 6. Wie sehe ich hier, was Plot ist? Wenn du Plot bist und ein Plot verstehst, bist du hier richtig. Plot, Deutsch, Plotcast. Wie sehe ich, was Plot ist? Plotcast. Wie sehe ich, was Plot ist? Und ganz besonders schreibt mir unsere Töchter von Deutschland Welcome. Ab zwei Stück ein Gericht oder Lacht fashion uns es. Wir reden hier Plottisch und der redet dort und schien auch Plottisch und deswegen freuen wir uns alle Tätigkeit hier gemeinsam erleben zu können. Ja, schließlich auch von dit Zeit oder Jahren Zeit, wir sind alle rund am Plot. Wie seht ihr, was Plot ist, Plotcast? Wie seht ihr nur die? Von der ersten Sendung, Cape and Bear, Tyson Wiens haben eine ganz interessante Reise in Saskatchewan. Und wir haben auch Töchira Bidrei, warte? In Podcast Nummer 5 hat wir ein Rätsel abgegeben. Und das Rätsel ging so steht. Ich sehe nicht lebendig, aber ich weiß. Ich habe keine Lunge, aber ich brauche Luft. Ich habe keinen Müll, aber das Wasser bringt mich um. Und wir haben sogar einen Gewinner. Eugen Thiese von Deutschland hat das Rätsel gelöst. Und der Antwort ist 4. Dort richtig, dort 4. Und wir wollen Ihnen von der Mitteile, dort am 2. Weg, all die Menschen, die sich bei unserem E-Mail eingeschrieben haben, die Möglichkeit haben, was hier werden. Wir wollen all die E-Mail-Adressen, die wir in unserem Kosten haben, verlassen und einer von den Menschen, was hier werden. Und dann haben wir auch noch ein Leid von Hank Niefeld, Himbeermaus. Ich höre nur her wieder, was das Leid alles auf sich hat. Ja, Ferien hat wie ein das gespielt, deshalb spielen wir ein dort. Und zuletzt, wie es wir hier werden, jetzt, wann wir von Podcast uns ab eine Sendung reinmerken. Okay, wir sind nun so weit, uns war der Köppenbühr unterhörchen und befährt wieder deine von der. Du sind ein paar Wörter, was die vielleicht erklärt, dass es wollen, bis vom Englischen der Plottisch übersagt, damit unsere Tahira das aller Fan verstehen kann. Ja, in der Stärke rede ich ein Schiff vom Red River. Dort ist ein Fluss, was hier in Winnipeg, in Manitoba, da ich ran dort, Röder Fluss. Und dann rede sie von der Breaksnan-Flamme, glaube ich. Das ist einfach Seier Upper Brahms Drecke. Und die rede von was noch? Prom. Von der Prom, ja. Dort wie mich bei mir nie wird. Hast du da mal euer hier? Ich habe noch nicht euer hier, ne. Eine Prom. Ab Englisch sagen wir das eine Ferry. Das ist ein Boot, was Autos in Kamione. Von einer Siedfluss in eine andere Siedfluss bringt. Ne, kommen wir hier auch schon mit Spanisch und alles. Da. Ja, das ist ein Boot, was 40 Jahre von einer Siedfluss in eine andere Siedfluss bringt. Das. Und dann reden sie auch noch von einem Auto aus dem Gier nehmen. Meiste Menschen wollen weiter, dass einfach ein Auto aus dem Gang rausnehmen, sodass das Üten Gäst rausnehmen. So, und sie wäre. Hier ist Köpenbühr. Langsam schlängelt sich die Chor durch das Baschland. Mit einmal lädt Bühr, der sich übernommen hat, an auf den Kerzenweich bei dem Red River zu bringen, seine Wurstweich, hier ab der Käve und seht. Dort heit, nu sind wir furz beim Riverkoop, nu pass ab. Bist du all mo boy aufgefahren? Nee, immer bloß boy ab. Koop äuert sich all furz. Hei könnt nicht lieden, wann an beim Fahren wer fair seht. Seine früh deit dort auch immer. Und dort muss er sich auch gefallen lassen. Mit der wie er taub getrüht. Mit Buhr wie er nicht taub getrüht. Und von dem will er sich dort nicht gefallen lassen. Hei euert sich. Mada die mann ich ab, Isaac. Dort heit, ich mein dort so. Dort geht hier Stählboy auf. Und wenn einer sich dort an mit seine Chor nicht gut weit, kann er doch mal schrotz gehen. Kaup seht nischt, Meier. Hei deit es, wenn er nischt hiert. Und so'n Stellsahne können wir der Buhr für die Welt nicht lieden. Na, dann vor, seht er in Bett kort. Und wenn du uns alle taub verseibst, kannst du auch unsere Familie noch feiden. Damit dreht er sich dann zu sieht und kickt eine Kreu hänger an, der groß von ein paar Kingbirds, der gepiesackt wird. Beyond piepert er. Dort hat er immer, wenn er sich euert. Oder auch, wenn er wem andere euere will. Auf Kaup dort euert, wir nicht zu seine. Hei fuhr seine Stork wieder. Aber als er über den letzten Borch kam, en deib unge den River sah, en den steile Weich rauf, dann wort ham doch so allerhand. Dort sag er nu, wenn hei, als er gesagt hat, so lang ich mal immer boi abgefahren wie, hier heitet boi auf vor, en verdallt boi auf. Teifs trü die Sach ook nicht reicht. Hei wisst, kaupt kann sich mit dem Chor vorher nicht gaut. En an wir nu so, hei soll wat seie. Hei soll seie Buhe soll vorher. Hei seht aber nischt, hei wir in stella Mann. En Buhe sollt nach himmel de Dwer en Piepert in de Welt nennen. Hei wir abgerecht, hei gleib dort jenk nu no net. Da wir aber op a Chor einer, der sich keine Sorge mug, dort wir wien's. Dei verstand nischt von Chor vorher, en dem jenkt dat so, als dat all so ne dann jät. Dei wurde dei je vor mirendeels mal dann an, wann sie sich isch dat jenek gebrochen habe. En dann es an dat ook al dollar en don't. So rollte sie dann immer wieder den River abtau. Mit einmal kam Kope dort so fair, als wann de Chor anfang tautelaie, ohne dat he wat dat he deit. Hei schütz nu den Gas auf. Dort halt dann ook ein Stötje. Aber nicht lang, dann schuf dort doch ware immer Dollar. Hei stahl nu den Motor in dem Gier. Na, dann schufet ihr streicht. Nu klingt he mit alle Gewalt op a Breaks. En dort halb. Dort halb so sei er, dat der Chor mit einmal still stand. Krüt mal auf, Jasch, en kränk an, seht Kaup, ohne sich no Bure te drehen. Dei hiert ober ook mit einmal nischt, hei wir nu ook al doof. Im Eweien hat hei gout geseine, dat Kaup ein Dams num andre mug. Ober dat heit, hei soll sich nu mal weiter. Hei hol sich ware seine Rieke warscht fair. Weins einmal ete will ich noch ferm für Suppe, seht hei en beit auf. Wels es noch wer? Dort wot er schmeckt nu her dann beter. Dobi pokert he mit de Wurst num Riverhahn, wo dort wut er wir. Wiens leit sich in Steck aufbräche, nicht wen dort für Suppe, do gleibt he nicht reicht an. Nee, wen de Wurst selbst, de sache da mem bändig anbietsch. Teifs will nicht ete, aber de Piep, de am itjegone wir, de steckt he sich doch ware an, vielleicht will he nach Wiens einmal schmecke, ante seine wir am obernöscht. Kaup wie in dieser Zeit dann selbst raufgekropen und hat den Motor angedreht. Und nu jenket war er los. Der Prom kam rot nur diese Zeit und wir ladig. Buhr hat sich doch meist verjete und hat war er fair gesagt. Hei will sei, Kaup soll hier bove doch wenn's warte, bat der Prom angelacht und Faust gemacht hat. Aber hei seh dann doch nischt. Hei hat seine Wurst wieder. So fuhr der Prom und Kaup sich dann entgehe. Der Prom langsam, Kaup immer stärker. Und als er gleib nu wie he unge, dann kommen da noch ein paar hundert Schau für die am der Luft weich bleif und sich der Horte boi stahlt. So steil wie dort. Am Rande alles durcheinander. Ho, ho, blod he in reit dort stiertrig an. Aber dort jenkt nu aus de Blitz. Wenn die Welle weiter aus Köpenbühr und Tyson Wiens dieser Reise überleben, dann kommt einfach weiter drehen, heißt Podcast. So ist es. Ihr mal einer der ersten drehen kommen, ihr mal einer haft uns dem mal weiter Brei geschrieben. Viele Teile der Schreiber uns, dass sie die Geschichte von Köpenbühr gleich und würde einfach ab dieser Stelle auch nochmal ermöglichen wollen. Kontaktiert doch dem Ron Platt und Champion der CD. Das sind Feier-CDs und das ist die ganze komplette Geschichte. Manche der CDs schreiben hier noch mehr als hier ab der Sendung. Natalie Wiens schrift ans, dass er der Deutschland anrübs, sei er gefallen habe. Dann hat uns einer ohne Nummer geschrieben, na, ich glaube, dass sei er geht, was ich döne. Wie vertale noch mit dem meist alles in der plötzlichen Sprache am Hüß. Ich passe sehr ab jene Geschichte und leider ab, so dass wir die Match rieche. Wünsche dir noch Gottes Segen, meine Freund. Vielen Dank für die Beiträge und wir freuen uns immer weiter ab die E-Mails und wir würden uns auch noch weiter ab allerhand bidre frei, wat wir hier ab an der Sendung lesen können. Weil es wird noch schön sein, wird. Wort wird dort sein. Wann wir viel mehr Geld haben, als wir haben. Wörtlich? Ja. Hast du deine Kasse ein Bier gekriegt? Vielleicht erst noch was du. Meine Kasse Bier, das ist einmal ladig, das ist bloß ein Kassebanner. Phantom Schlupo, aber sonst nicht zu viel Geld. Einige Menschen haben dort als einen Sportkurs. Ich liebe den gelben Mann, was du mit seinen Problemen gehört hast. Und hier ist ein Leid von Arm. Hank Niefeld von Dit and Dort. Ich sehe mein Mann, ich vor mir so aus ich kann. Der Konvein ist zwei in der Hobe wie Faust, aber wie ein Glostier im Bärmaus, wie ein Glostier im Bärmaus. Der Traktor hat sich das Leuwe geschmeten, den Pflug herbeck, der Bieter geräten, und der Schwindspieß ist nicht sehr dir. Das Jalt ist meist alle aus der Jessen Bier, das Jalt ist meist alle aus der Jessen Bier. Ich ging nen, no ans Bankier, ich frug mich, wort wärst du hier? Ich seh die Alten, hei drei Kopf bloß, aber wie heinen glost ihr Himbeermus, jo, wie heinen glost ihr Himbeermus? Nuscht hor ich hier, schnuscht hab ich nu juck in der Bürgerie, es soppe duck in der Friesen, denn ich sei ja die, und dort die Alters meist alle uti tessen Bier. Das Geld ist meist all aus der Tessen Bier. Der Aufkot schreif, ein strenger Brief, der Dolmetscher sieht mich, wo der Aufkot schreif. Ich seh, du bist alles los, aber dann schmeckt hei dei Himbeermus, dann schmeckt hei dei Himbeermus. Wir haben das Rezept und wir merken die hier in der Himbeermus. Es ist ziemlich dir in die ganze Sache wie in der Gaudelier. Nu habe ich was erjalt und ich esse ein Bier. Nu habe ich was erjalt und ich esse ein Bier. Bernd, ich glaube, es ist Zeit für uns Anreibs. Tiet ist es dafür. Wir haben ihre Mal war ein ganz interessanten Anruf. So ist einmal die Lieder, wie wir schmecken vernünftig und sehen, dass keine Dame wird. Bitte, deiner Worte, was ich lache da? Ich lache, das kann ich all. Aber in der Stadt mich hier ich lache, weil wir uns mal die Anrufs anhören. Rigi Plotich. Wie spricht? Hallo, Rigi Plotich. Wer? Keine Ahnung, nicht wer da ist. Hallo? Hallo, Rigi Plotich. Bloß ein Bett. Ich kann ein Bett. Hallo, Rigi Plotich. Hallo? Hallo? Hallo, Rigi Plotich. Was los? Sprechen Sie Plattdeutsch? Nein. Okay, vielen Dank für Ihre Zeit. Nun weil wir nach Wiese würdet ütseten, wo sich das anhören dat, wann wir erst an plottische Sache arbeiten. Wir nehmen Sache, wat vorher schmach rund sind, es ein schmachet leid, und wir beklappern das so lang, weil es erst ganz plott ist. Und das wird dabei rütschend. Du fahren Sie eine neue Podcast-Sendung. Fehlt nicht auch mehr plottische Leute, oder was heißt? Fehlt immer. Meier plottische Leute. Niemals genug. Niemals. Was fangen wir Meier was sagt er denn? Mit dem Englischen oder so. Okay. Hat's an irgendjemand gedacht? Ich dachte an Pretty Woman. Kannst du das? Pretty Woman. Das von dem Film, ja? Pretty Woman. Walking down the street. Pretty Woman. Ja. The kind I like to. Ja, ja, ja. Das kann ich. Was fangen wir da, wo du mal plottisch merken würde? Das ist bestimmt ein plottischer Mensch, wo das habe ich gehört, Werner. Würde sich das lohnen? Pretty, pretty woman. Wo, pretty. Protzig Mädchen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Weil mal wieder für sich. Weil mal etwas sagen. Okay, lest du mir den englischen Satz? Ja, wo ich mal mit anfangen. Okay. Pretty woman walking down the street. Protzig Mädchen. Wagels drauf der Goss. Aha, ja. Pretty woman, the kind I like to meet. Protzig Mädchen, den ich kenne, weil ich miete. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. Protzig Mädchen, ich glaub dir nicht, du bist nicht trüd. No one could look as good as you, Mercy. China können so gut locker als du, Marie. Okay. Pretty woman, won't you pardon me? Protzig Mädchen, pardon me nicht, sir. Pretty woman, I couldn't help but see. Protzig Mädchen, I konnte nicht seine halbe. Pretty woman, that you look lovely as can be. Protzig Mädchen, du lachst so leiflich aus ne B. Dann balte du. Wow. Wow. Dann lob mich mal für sicher. Pretty woman, stop a while. Protzig Mädchen, stoppst aus wild. Pretty woman, talk a while. Protzig Mädchen, duckerst wild. That's not will. Not as. Pretty woman, give your smile to me. Protzig Mädchen, jibberst mal mit me. Pretty woman, look my way. Protzig Mädchen, lock me wach. Pretty woman, say you'll stay with me. Protzig Mädchen, sei, stehst du ab me? Cause I need you. Ich brauch die, cause. I'll treat you right. Ich merk die Trage. Jo, ich merk die Trage. Come with me, baby. Come mit, mine tonight. Come mit dem Baby. Come tonight. Okay. Pretty woman, don't walk on by. Protzig Mädchen, häng nicht so weit. Pretty woman, make me cry. Protzig Mädchen, mach mich krähen. Wern, ich glaube, wir haben genug gekriegt für diese Sendung, weil unsere Töchter noch einladen, dass sie wenigstens 5 Freunde von Podcast verteilen, damit die alle die Gelegenheit haben, unsere Überraschung zu gewinnen in der nächsten Sendung. Noch eins Wort klüget, Talats, von dir? No, ich denke bloß an protzige Mädchen und ich denke mir so, nee, nicht alle Mädchen sind protzig. Okay, das wieder ein Weisheit von Wern Niefeld. In Kansas, Wortje. Sei, ab war da hier.